HR2 Kultur. Archivschätze. Mit Christiane Kreiner. Die Atomforschung war ein neues und zugleich ein bedrohliches Thema in den 1950er Jahren. Im August 1955 fand in Genf zum ersten Mal die Internationale Konferenz für friedliche Nutzung von Atomenergie statt. Nach Hiroshima und Nagasaki kursierte die Hoffnung, man könne mit einer Atombombe Frieden sichern, genauso wie sich die Furcht vor einem atomaren Krieg ausbreitete. Am 6. Oktober 1955 wurde in der Bundesrepublik das Bundesministerium für Atomfragen gegründet. In einer Diskussionsrunde zum Thema Mensch und Atomforschung diskutierten der Völkerrechtler Carlo Schmidt, der Direktor des Max-Planck-Instituts Werner Heisenberg und der neue Bundesminister für Atomfragen Franz Josef Strauß. Aber wir beginnen mit einer Reportage über die Atomkonferenz in Genf, die ebenfalls 1955 im August stattfand. Atome für den Frieden heißt die Reportage. Reporter war Wolfhard Müller. Diese Zeichen, meine verehrten Zuhörer, bedeuten nicht mehr und nicht weniger als Leben und Tod. Noch vor wenigen Jahren gab es nicht einmal diese Alternative. Da hießen sie für den Arzt stille Resignation, für den Patienten, wo auch immer in dieser Welt, Verzweiflung vor dem tödlichen Schreckenswort Cancer, Krebs. Heute hat die medizinische Wissenschaft neue Hoffnung. Sie verzweifelt nicht, wenn dieses Gerät, das die Amerikaner mit Isodose Plotting Scintillator Scanner bezeichnen, diese Signale gibt. Der Mediziner weiß, wenn es eine bestimmte Art von Krebs ist, dann retten den Patienten die radioaktiven Isotope, die durch den Neutronenstrom eines Kernreaktors im Krebsgeschwulst selbst erzeugt werden und damit diese Geschwulst langsam dem Zerfall preisgeben. Atomkräfte für den Frieden. Atomkräfte für die Erhaltung des Lebens. Ich stand vor einigen Tagen in Genf, in dem amerikanischen Teil der internationalen Atomausstellung, vor diesem Apparat, der die rätselhafte Aufzeichnung einer auch heute noch unheimlichen Krankheit wiederum mit Hilfe von Radioisotopen vor mir sichtbar machte. Aber ich denke, ich habe Ihnen in diesen wenigen Sekunden schon viel zu viel geheimnisvolle Begriffe an den Kopf geworfen. Isotope, Neutronenstrom, Kernreaktor. Was ist das, ein Kernreaktor? Ich habe mir die Frage in Genf auch gestellt und ich habe ihn mir ansehen können, wie Sie gleich hören werden. Hier ist nun die Sensation dieser Ausstellung, die zunächst beim ersten Anschein eigentlich gar keine Sensation ist. Der Sonderpavillon der amerikanischen Abteilung der Atomausstellung, in dem sich ein Atomreaktor in Tätigkeit befindet. Also hier weg von der Schablone, weg vom Modell, weg von der Zeichnung, weg von der grafischen Darstellung. Hier steht der tatsächliche Atomreaktor an der Arbeit. Ein Atomreaktor, wie wir ihn in Los Alamos finden oder in Brookhaven oder in Chalk River in Kanada oder in Chantillon in Frankreich. Oder wie auch immer die Atomindustriezentren der Welt heißen mögen. Wie sieht so ein Atomreaktor aus? Nun stellen Sie sich vor, Sie ständen vor einem winzigen, kreisrunden Goldfischteich mit einem Geländer um. So etwa sieht dieser Atomreaktor aus. Jawohl, so nüchtern, wie ich es jetzt sage. Über diesem, nun nennen wir es ruhig Goldfischteich, steht eine ziemlich wuchtige, vielleicht 2,5 Meter hohe Maschine, von der in das tiefe Wasser hinein eine Reihe von metallenen Stangen und Röhren ragen. Dieses Wasser, das von unten her erleuchtet ist und glasklar scheint, lässt deutlich diese Röhren bis zum Grund erkennen, wo sie in einen viereckigen metallenen Klotz münden. Dieser viereckige metallene Klotz enthält 23 sehr eng zusammengepackte Elemente, die etwa nach den Aussagen der erklärenden amerikanischen Ingenieure, die hier herumstehen, 3,6 Kilogramm wiegen. Sie enthalten angereichertes Uranium-235. Der ganze Vorgang ist außerordentlich geheimnisvoll, aber eigentlich wenig überraschend. Sie sehen nichts weiter als sich ganz langsam auf- und abbewegende Röhren, die einmal ins Wasser tauchen, andere mal aus dem Wasser emporschießen. Und Sie sehen eine Milchglasscheibe, auf der nichts weiter zu erkennen ist als die Worte Reactor on. Der Reaktor ist in Tätigkeit. Und dann färbt sich das Wasser plötzlich bläulich. Das bedeutet, dass der Reaktor Isotopen produziert. Das also war er, der geheimnisvolle Apparat, der Kernreaktor oder die Atomkraftmaschine. Auf die Frage, wie viel dieser Reaktor denn leiste, lächelt Mr. Callahan, der amerikanische Ingenieur aus dem Atomkraftwerk in Oak Ridge, der neben mir steht. Das ist beinahe nur ein Spielzeug, ein Versuchsreaktor, mit dem man nur Experimente macht, um auszuprobieren. Experimente. Wir wollen uns das gut merken, denn das ist sehr wesentlich für diese junge Wissenschaft und diese junge Industrie. Wir wollen es uns merken für später. Wenn das nur ein Versuchsreaktor ist, was leisten dann die richtigen Atomkraftstationen? Gibt es überhaupt schon welche? Natürlich. Amerika hat die ersten gebaut in Brookhaven, in Oak Ridge, in Argonne. Einer davon hat bereits zeitweise Strom für industrielle Anlagen geliefert. Auch Kanada hat solche großen Anlagen gebaut, in Chalk River beispielsweise. Die Engländer stehen dem nicht nach. Ich traf in Genf den Chef der britischen Delegation, Sir John Cockcroft, Nobelpreisträger und Direktor des Atomenergieforschungsinstituts in Harwell, der über die englischen Projekte Folgendes sagte. Well, in Britain we are just beginning on our nuclear power program. Our first nuclear power station is more than half built and will be operating sometime next year and delivering over 50,000 kilowatts of electrical power to the national grid. We are then going to build 3 more power stations of exactly the same kind, and after that we will build 12 more of an improved design by 1965. So we now have a large-scale and a well-planned program for nuclear power development. In Großbritannien, so sagte Sir John Cockcroft, beginnen wir gerade unser Atomkraftprogramm. Unsere erste Atomkraftstation ist halb fertig und wird irgendwann im nächsten Jahr die Arbeit aufnehmen und mit einer Leistung von über 50.000 Kilowatt elektrischer Energie zur nationalen Versorgung beitragen. Dann bauen wir 3 weitere Atomkraftstationen von genau der gleichen Art und danach werden wir 12 weitere von einer verbesserten Bauart herstellen, etwa bis 1965. Damit besitzen wir also ein weitläufiges und sehr sorgfältig geplantes Programm für die Atomentwicklung in England. Soweit Sir John Cockcroft. Aber Amerika und Kanada und Großbritannien sind ja nicht die einzigen Länder, die Atomenergie erzeugen. Auch die Sowjetunion arbeitet auf diesem Gebiet. Es blieb bisher nur immer das große Geheimnis, wie weit sie fortgeschritten ist. Auch deshalb ist die Internationale Atomkonferenz in Genf eine Sensation gewesen, weil alle Länder zum ersten Mal ihre Karten aufdeckten. Und deshalb war auch die Sowjetunion und ihre Sektion in der Ausstellung Mittelpunkt der Neugier der westlichen Welt. Denn hier stand die Frage im Vordergrund: Wie weit ist die Union? Deckt sie wirklich ihre Karten auf? Was ist ihr Atomprogramm? Galina Anisimova, Sowjetbürgerin aus Moskau, eine der zahlreichen Interpretinnen der sowjetischen Sektion der Ausstellung, versuchte, mir wenigstens eine dieser Fragen zu beantworten. Auf der sowjetischen Ausstellung zeigen wir 6 Sektionen: die geologische, die technische, die chemische, die biologische und landwirtschaftliche und die medizinische Sektionen. Außerdem die Arbeit der ersten Atomkraftstation, die im Jahre 1954 in unser Land gebaut wurde. Diese Station arbeitet mit Atomkraft, die Kapazität beträgt 5000 Kilowatt. Sie versorgt die nächste Umgebung mit Elektrizität. Außerdem zeigen wir Modelle von zwei weiteren Reaktoren, einen Versuchsreaktor mit schwerem Wasser und einen Versuchsreaktor mit dem leichten Wasser arbeitet. Dieser Reaktor wird in verschiedenen Ländern exportiert. Besondere Aufmerksamkeit erregt die technische und medizinische Sektion. Hier zeigen wir einige Installationen, die in unserem Lande weiter Anwendung gefunden haben. Besonderes Interesse unter den Besuchern findet der Film über die erste Atomkraftstation, die wir in der Sowjetunion gebaut haben. Nun, sehr ergiebig ist diese Antwort noch nicht und ich bin mit ihr auch keineswegs ganz zufrieden gewesen. Mein nächster Versuch zielt auf Professor Novikov, den wissenschaftlichen Sekretär der sowjetischen Delegation, ab. Ich suche ihn in seinem Hotel auf, wir verabreden ein Interview, aber am nächsten Tag ist er leider nicht zu erreichen. Ich gehe noch einmal in die Ausstellung zurück, ich suche vergebens nach geografischen Angaben über die Standorte der Atomindustriezentren, obwohl die gezeigten Instrumente und Apparate nicht weniger imponierend sind als in den englischen oder amerikanischen Pavillons. Einen weiteren wesentlichen Teil dieser russischen Sektion der Ausstellung nimmt auch die recht umfangreiche Bibliothek ein, die hier unter Glaskästen ausgestellt ist und die beweist, wie weit der Stand der Atomwissenschaft, der medizinischen, chemischen, technischen Gebiet auch in Russland fortgeschritten ist. Wir finden hier eine Reihe von Büchern über die radioaktiven Isotopen in der Medizin und der Biologie, eine Arbeit über die Erfahrungen der Anwendung der radioaktiven Isotopen in der Medizin, weitere eine große Anzahl von Büchern über die Versuche, die gemacht worden sind mit den Radioisotopen in der Landwirtschaft. Also ähnliche Literatur, wie wir sie auch in den amerikanischen und englischen Ausstellungsräumen gefunden haben. Ein Kuriosum dieser Ausstellung, das man nicht ganz übergehen darf, ist die große Wandkarte, die gläserne, farbige Karte, die vor dem riesigen Mittelfenster der Ausstellung der russischen Sektion hängt. Sie zeigt die Sowjetunion in roter Farbe. Darüber steht: Hier zeigen wir die Städte, die in Sowjetrussland bereits mit radioaktiven Isotopen versorgt werden. Daran angehängt sind die Länder, die entweder unter dem Einfluss der Sowjetunion stehen oder sehr enge Beziehungen damit haben. Und dazu sind gerechnet einmal China und die Äußere Mongolei, dann natürlich die Staaten hinter dem Eisernen Vorhang wie Polen, Tschechoslowakei, die Ungarn und natürlich auch die Ostzone. Aber was dabei das Kuriosum ist, ist, dass die Westzone in einer großzügigen Geste gleich mit dazugerechnet worden ist und ebenfalls in diese große Interessensphäre der Union mit eingezogen worden ist. England, Amerika, Sowjetunion. Und Frankreich? Châtillon, Saclay, Marcoule heißen hier die Zentren der Atomwirtschaft. Der Kopf dieses großen Projektes ist das Kommissariat für Atomenergie, das Auftraggeber ist für die riesigen Bauunternehmungen, die in der Nähe von Paris und in der Provence vor sich gehen. Frankreich ist sehr geschickt darin, die Dinge einfach und leicht verständlich darzustellen. Eine Broschüre liegt aus, ich schaue mir den Titel an, Puisque vous vivez à l'ère atomique, sachez que, wenn Sie schon im Atomzeitalter leben, dann sollten Sie wissen das und dann folgen die einzelnen Beispiele der Ausstellung. Aber es gibt noch viel mehr Probleme, mit denen ich im französischen Teil der Ausstellung Bekanntschaft mache. Eines dieser Probleme ist hier sehr klar herausgearbeitet. Das ist das Problem der Heranbildung, des Nachwuchses, des wissenschaftlichen Nachwuchses. Ich habe hier eine wissenschaftliche Mitarbeiterin vor mir, eine Französin, die selbst Direktorin dieser Ausstellung ist, Mademoiselle Bartsch. Des deux expositions françaises à Genève. Ah, alors, et vous travaillez aussi à Paris avec le docteur Goldschmidt. À l'origine, j'étais. Ich habe mit Dr. Goldschmidt zusammengearbeitet in Paris. Ursprünglich war ich Mathematikerin, aber augenblicklich beschäftige ich mich ausschließlich mit dem Gebiet der Public Relations im Kommissariat der Atomenergie. Ja, das ist gleich eine zweite sehr wichtige Seite dieser Ausstellung, nämlich die Frage der einfach verständlichen Darstellung der ganzen Materie Atomenergie für die Öffentlichkeit. Dans le cadre de cette exposition où nous sommes efforcés de donner une idée du programme français de développement de l'énergie atomique, nous avons en particulier expliqué comment actuellement dans notre centre d'études nucléaires de Saclay, situé près de Paris et qui dispose d'une pile expérimentale et de laboratoires travaillant dans les différents domaines utilisés pour la préparation d'un réacteur, nous formons des techniciens et des ingénieurs. Also in der Nähe von Paris sind zunächst einmal einige Versuchsanlagen aufgebaut worden, wo mit Hilfe von Versuchsreaktoren der Nachwuchs herangebildet wird und ausgebildet wird. En liaison avec l'Université de Paris, nous avons in Verbindung mit der Universität Paris haben wir Kurse für theoretische Physik eingerichtet, zum Beispiel für Quantenmechanik, für Atomkernmodelle, für Atomreaktionen und für die Phänomene der elektronischen Resonanzen. Können nun an dieser Universität alle jungen Menschen, die sich für die Atomwissenschaft interessieren, Die Kurse, von denen ich eben gesprochen habe, stellen nur ein Teilgebiet dar. Sie sind von einem außerordentlich hohen Niveau. Sie sind mehr für die theoretischen Spezialisten gedacht. Aber parallel zu diesen Kursen laufen mehr praktische Kurse, gedacht für die Ingenieure unseres Kommissariats, wie auch für Ingenieure der Industrie, die mit dem Kommissariat in Verbindung stehen. Und auf diese Weise sollen die Struktur der Atomwirtschaft aufgebaut werden. Avec le commissariat pour préparer l'infrastructure atomique française. Das nur französische Studenten? Diese Kurse sind, soviel ich weiß, bis jetzt nur von französischen Studierenden besucht worden. Aber es ist möglich, dass, wenn die Zahl der französischen Bewerbungen nicht zu hoch ist und Plätze verfügbar sind, man auch ausländische Studenten zulassen wird. Schließlich haben wir noch einen dritten Kurs für die Verbraucher von künstlichen Radioelementen, die zur Unterstützung der Atomreaktoren fabriziert werden. Ich denke, für den Gebrauch in der Industrie, von dem Besonderen der Medizin. Schließlich möchte ich noch sagen, gibt es einen Kurs für Prospektoren, also die modernen Goldsucher, die nach Uranium und ähnlichen radioaktiven Elementen suchen. Und die französische Leitung der Ausstellung hat besonderen Wert darauf gelegt, eine geologische Darstellung der Funde der radioaktiven Elemente darzustellen und hierüber auch eine sehr ausführliche Literatur zusammengestellt. Sur la géologie des minerais radioactifs et qui donne des schémas, des cartes sur les différents gisements français très importants de minerais d'uranium. Amerika, England, Sowjetunion, Frankreich, auch Skandinavien und Kanada. 1956 wollen wir anfangen, Energie zu produzieren, sagte Sir John Cockcroft. Die Engländer nehmen an, dass im Lauf der nächsten 20 Jahre die Elektrizitätsnachfrage in ihrem Land ungefähr 3,5-mal so groß sein wird wie die der Gegenwart, die sich auf 20.000 Megawatt beläuft. Man nimmt an, dass um 1965 5% der Elektrizität von Atomkraftwerken geliefert wird. Um 1975 sollen es bereits 25% sein. So eilig haben es die Engländer, die Amerikaner und die Russen. Und wie ist es mit Deutschland? Auf dem Flur vor dem Plenarsaal des Völkerbundpalastes treffe ich einen jungen Fachmann auf dem Gebiet der angewandten Atomtechnik, Dr. Helmo Hardung-Hardung, und ihm stelle ich nun eine Reihe von Fragen. Dies war also die erste Atomkonferenz für den Frieden, internationale Atomkonferenz für den Frieden, die hier in Genf über 2 Wochen abgelaufen ist. Eine Konferenz, in der sich wohl nicht nur reine Wissenschaftler getroffen haben, Herr Hardung. Ich glaube, dass die Konferenz fast noch mehr mit Wirtschaftern und Technikern, Technologen beschickt war als mit Wissenschaftlern. Und das ist auch absolut richtig, denn die Technologie und auch die wirtschaftlichen Aspekte spielen heute in der friedlichen Anwendung der Atomenergie eine zumindest gleich große, wenn nicht eine größere Rolle als die Wissenschaft. Ich habe auch den Eindruck bei vielen Pressekonferenzen gehabt, dass hier die Techniker und Ingenieure und auch die Wirtschaftler, vielleicht nicht so sichtbar, ihr Wort mitzusprechen hatten. Denn die grundsätzlichen Fragen der Wissenschaft, die sind ja eigentlich alle gelöst. Ich würde nicht sagen, dass die grundsätzlichen Fragen der Wissenschaft gelöst sind. Aber zweifellos ist eine gewisse Vervollkommnung, ein gewisser Abschluss erreicht worden. Und die wesentlichen Probleme, insbesondere zum Beispiel des Energiereaktorbaus, liegen heute auf der technologischen Seite, vor allem in metallurgischen Problemen, aber auch in der allgemeinen chemischen Technologie. Nun wird natürlich jeder, der von diesen Dingen nicht so viel versteht wie ein Fachmann, fragen, ja, warum wird denn so viel Wert auf die beschleunigte Herstellung, beschleunigte Durchführung von Projekten, Atomprojekten gelegt? Ist das alles so eilig? Muss man das jetzt schon so schnell und so aktiv in Angriff nehmen? Nach Ansicht der führenden Energieexperten wird der deutsche Energiebedarf in etwa 15 Jahren an die Decke stoßen. Das heißt, selbst die Ausnutzung aller konventionellen Energiequellen wäre zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Lage, den Bedürfnissen von Industrie und auch Landwirtschaft und Haushalt nachzukommen. Das heißt also, wir müssen unsere Eisschränke stilllegen und unsere Staubsauger in die Ecke stellen. Und was noch bedeutungsvoller wäre, die Industrie vor allem wesentlich in ihrer Kapazität beengen. Deswegen ist es nicht eine Sache der Spielerei, des Wollens oder Nichtwollens, sondern des Müssens, Energiereaktoren aufzustellen, die die fehlende Energielücke zu schließen imstande sind. Und nun sind die Amerikaner und Engländer zeitlich uns natürlich sehr weit voraus, das ist ganz erklärlich. Kann man das nun so verstehen, dass eine deutsche Firma oder eine deutsche Regierung oder ein deutscher Konzern bei einer amerikanischen oder englischen Firma einen Auftrag gibt und sagt, ich will eine Kraftstation aufrichten von so und so viel 1000 Kilowatt und ich bestelle nun einen Reaktor, der diese Leistung vollbringt? Es wäre an und für sich denkbar, doch ist diese Lösung zweifellos nicht sehr günstig, denn sie würde die betreffende Energiestation in allen Materialien vom Ausland abhängig machen. Und zweifellos ist die deutsche Industrie genauso wie die deutsche Wissenschaft in der Lage, gewisse eigene Wege zu gehen, wenn sie auch nicht allzu sehr abweichen müssen, und in eigenen Wegen Materialien zu entwickeln, die diese oder jene Vorteile bieten können. Sie meinen auch verbilligen könnte den Herstellungsprozess? Ja, das ist einer der wesentlichen Punkte. Zunächst einmal muss ja ein Energiereaktor den Gegebenheiten eines Landes in Bezug auf Materialversorgung angepasst sein. Und zweitens wird man natürlich unter diesen Voraussetzungen versuchen müssen, den Preis pro Kilowattstunde möglichst herabzudrücken. Das ist aber nur dann möglich, wenn man eigene Entwicklungen auf diesem Gebiet machen kann. Bestehen denn überhaupt Aussichten, die Kilowattstunde mit Atomenergie so billig zu machen, wie sie jetzt durch Kohle oder Wasserelektrizität ist? Ja, diese Aussichten bestehen nicht nur, sondern nach englischen Veröffentlichungen wurden Preise vergleichbar mit den Kohlekraftwerken bereits in England erreicht. Und selbst wenn man diese Zahlen nicht ganz für kompetent ansieht, so ist zweifellos die Größenordnung bereits erreicht und die weitere Durchführung von verbilligenden Maßnahmen im Reaktorbau wird zweifellos auch hier gestatten, die Energiepreise so zu senken, dass eine absolute Konkurrenzfähigkeit erreicht wird. Sind denn überhaupt schon wissenschaftliche Versuche gemacht worden, beispielsweise mit deutschen Metallen, mit deutschem Stahl, Deutschland verarbeitetem Stahl, wie er sich verhält, wenn man ihn beispielsweise für einen Reaktor, dem ja auch Stahlteile vorhanden sind, verwenden würde? Ich nehme an, dass eine Menge von Kenntnissen in der Schublade bereits vorhanden sind. Ich könnte darüber jedoch nichts Genaues sagen. Zweifellos hat man in der vergangenen Zeit viel über diese Probleme nachgedacht und die Situation ist nicht so rückständig oder so hoffnungslos, wie dies allgemein angenommen wird. Aber immerhin ist auch doch im Ausland, sei es England, sei es Amerika, aber besonders auch vielleicht in Frankreich und anderen Ländern, die Atomwissenschaft oder sagen wir besser die Atomtechnik immer noch in einem Experimentierstadium begriffen? Man könnte das aber schon ein sehr fortgeschrittenes Experimentierstadium nennen, denn letzten Endes werden in England zum Beispiel bereits Reaktoren gebaut, deren Preise für die Kilowattstunde im Vorhinein recht genau festgelegt sind und die Projekte, die für Kraft, also Energieproduktion vorgesehen sind, die sind wohl schon einer ziemlichen technischen Reife nahe. Zweifellos mag noch diese oder jene Verbesserung bewirkt werden, aber wir können zweifellos auch nicht von Experimenten mehr sprechen. Ich glaube, es taucht aber noch ein zweites Problem dabei auf, und das ist die Frage der, nun sagen wir es, der Bedienung von solchen Reaktoren. Ich kann mir vorstellen, dass man bei so komplizierten Apparaten, wie wir sie hier auch auf der Ausstellung in ganz kleinem Maße gesehen haben, doch eine Menge von Personal notwendig ist, das bis ins Kleinste technisch vorgebildet ist für eine solche Aufgabe. Zweifellos spielt die Frage der Bedienungsmannschaft für einen Reaktor eine ganz große Rolle. Gerade aber der Ankauf von Versuchsreaktoren, der ja, soviel ich hörte, in Deutschland geplant ist, wird eine gewisse Schulung dieses Personals ermöglichen. Und darüber hinaus werden die hoffentlich bald angefangenen Arbeiten auf diesem Gebiet auch jungen Technikern ermöglichen, in dieses Gebiet einzudringen. Darüber hinaus bestehen ja gewisse Möglichkeiten im Auslande, derlei Dinge zu studieren. Und zweifellos wird ein intensiverer Austausch von Technikern in dieser Richtung angebahnt werden. Wir haben also keine Zeit zu verlieren. Die konventionellen Rohstoffe der Erde, Kohle, Öl, werden knapp. Der Bedarf der fortschreitenden Zivilisation nimmt zu. Hilfe für unterentwickelte Länder, das bedeutet schließlich auch, dass die dort wohnenden Menschen besser gekleidet sein wollen, besser essen, eigene Industrien aufbauen, mit elektrischem Licht, Zentralheizung, Eisschränken und Staubsaugern leben wollen. Und immer mehr Energien werden gebraucht. In Russland, in Amerika, in Afrika, in Europa und schließlich auch in Deutschland. In 15 Jahren stößt unsere Energiewirtschaft an die Decke, sagte Dr. Hardung. Und nun erinnern Sie sich bitte, dass ich vorhin von den Experimenten gesprochen habe. Wir stehen immer noch am Anfang. Eine neue Wissenschaft und eine neue Industrie, die sich fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit entwickelt haben, das will man jetzt wieder wettmachen. Ausstellungen, so wie ich sie in Genf sah, die eine technisch-wissenschaftlich im Palais des Nations, die andere etwas verständlicher im Ausstellungspalast, man greift zu kleinen Tricks, um die Zuschauer anzulocken. Ein hübsches Mädchen, Miss Atom habe ich sie getauft, führt vor, wie so eine magische Hand funktioniert, mit der die Atomtechniker in den Isotopenlaboratorien arbeiten müssen. Ich habe vor mir eine Glasflasche, aus der ich zuerst mit der magischen Hand den Glasstöpsel entferne. Die Glasflasche enthält eine rote Flüssigkeit. Alle diese Substanzen sollen eigentlich radioaktive Substanzen sein, die nicht mit der Hand berührt werden dürfen. Deshalb werden sie mit der magischen Hand, mit diesem sehr fein konstruierten Apparat bedient. Ich habe die Flüssigkeit in eine Kolbenflasche geleert und werde sie dort nun etwas schütteln. Ich bewege mein Handgelenk und die Bewegung wird genau von der magischen Hand auf der anderen Seite ausgeführt. Sie bedienen die Maschine genauso, als ob Sie mit Ihren eigenen Fingern die Flasche anheben bzw. das Messglas anheben würden. Ja, Sie stecken Ihre Finger in dafür vorgesehene handschuhartige Röhren hinein. Jawohl. Jede Bewegung meiner Hand wird von der mechanischen Hand genau nachgeahmt. Das heißt, sogar jede Handgelenksbewegung. Das ist das Erstaunliche daran. Es handelt sich also um ein außerordentlich feines Instrument, das die einzelnen Muskelbewegungen der Hand ganz genau überträgt. Ja, die Bewegungen werden ganz genau übertragen, sogar wenn ich mit der Hand etwas zittere. Sehen Sie? So wie jetzt, ja. Wird die Bewegung übertragen. Also für Leute mit einem Tatterich ist das nichts hier. Nein, sicher nicht. Ich kann auch Gläser mit einem Windelverschluss aufschrauben. Sehen Sie? Ja, jetzt dreht sich die ganze Stellage, das ganze künstliche Handgelenk mit, also gewissermaßen der Oberarm, der künstliche Oberarm. Das Zuschrauben geht schon etwas schwerer vor sich. Das ist ja auch mit bloßer Hand oft nicht ganz leicht. Ja, einmal muss der Stöpsel ganz umgedreht werden. Ja. Und jetzt muss er vollkommen gerade heraufgesetzt werden. Das, was uns immer schon beim normalen Aufsetzen so nervös macht. Jawohl. Und jetzt ist der Stöpsel wieder aufgeschraubt und der Stopfen der Flasche wieder aufgesetzt. Die Instrumente stehen wieder so da wie vorher und die Arme hängen wieder frei in der Luft. Und warum diese künstlichen Arme? Miss Atom hat es eben schon angedeutet. Die Flüssigkeiten sind radioaktiv. Es ist gefährlich, mit ihnen zu arbeiten. Und das ist das zweite Problem, mit dem sich in Genf die Wissenschaftler der ganzen Welt sehr ernsthaft auseinandergesetzt haben. Am Beginn der zweiten Woche der Konferenz fand eine Diskussion zwischen dem dänischen Professor Torge Kemp und der Weltpresse statt, an der ich teilnehmen konnte und in der das Problem sehr deutlich zutage trat. Professor Kemp, der Englisch sprach, hatte behauptet, dass an einer Veränderung der Erbanlagen des Menschen durch Mutation kein Zweifel sein könne. Das äußere sich in Defekten oder erblichen Krankheiten. Ebenso stehe fest, dass die Mutation durch radioaktive Strahlung hervorgerufen werde. Im Menschen hervorrufen kann. Es ist auch außer Zweifel, dass der Mutation erzeugende Effekt der radioaktiven Strahlung in Zukunft größer wird. Denn die Menschheit wird in einem größeren Maße der radioaktiven Strahlung ausgesetzt sein als früher. Das weitere Anwachsen der radioaktiven Strahlung stellt ein potenzielles Risiko für die menschliche Rasse dar. Die ernstesten und wirksamsten Vorsichtsmaßnahmen, um diese Gefahr zu kontrollieren und sie abzuwehren, müssen unbedingt eingeleitet werden. Wann glauben Sie, wird diese Gefahr akut werden? Und wie groß ist die Gefahr? Ja, wissen Sie, Leben ist auch gefährlich. Aber wie gefährlich, das weiß niemand von uns vorher. Wann? Nun, ich meine sehr bald. Was meinen Sie mit die Gefahr wächst, weil die radioaktive Strahlung zunimmt? Meinen Sie damit auch die Atombombenversuche, wenn sie weiter fortgesetzt werden? Oder die Zunahme der Atomindustrien? Die erste Frage gehört nicht hierher. Die zweite kann ich Ihnen heute noch nicht präzise beantworten. Erinnern Sie sich, dass ich anfangs sagte, wir sollen uns das Wort Experiment gut merken. Fortgeschrittenes Experiment, sagte Dr. Herdung. Aber immerhin, die Technik steht immer noch mitten im Anfang. Aber wir können nicht warten. Klingt das alles sehr beunruhigend? Nun, es gibt auch andere maßgebende Meinungen, außer der des dänischen Professors Kemp, und die sagen, die Unfallquote in der Atomindustrie ist weitaus niedriger als in vielen anderen Industriezweigen, zum Beispiel im Bergbau. Und die Vorträge in Genf ergaben unzählige Forschungsergebnisse zur Abwendung der Gefahren, was übrigens auch die Ausstellung zeigte. In diesem ständigen Luftmonitor wird Staub aus der Luft gesogen, auf einen Aluminiumband mit Hilfe eines Spezialepistaten aufgetragen. Das Band läuft dann durch eine Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlenempfindliche Messvorrichtung. Und damit wird nun die Radioaktivität der Luft ablesbar auf einem Blatt auf der Vorderseite des Apparates aufgetragen, wie bei einem Barometer einer Wetterstation. Ein Instrument also, um Radioaktivität der Luft in der unmittelbaren Umgebung von Kernreaktoren zu messen. Der Luftmonitor zur Untersuchung der Radioaktivität der Luft, das ist nur eine von vielen Tausenden von Schutzvorrichtungen. Aber das Problem bleibt. Sind wir Herr der Kräfte, die wir gerufen haben? Genf hat gezeigt, dass es hier nur eine Antwort geben kann. Wir haben eben nicht zu wählen. Die Zeit zwingt uns zu tun, was wir tun müssen. Die Seuchen des 20. Jahrhunderts, Krebs und Kinderlähmung, es scheint so, dass nur die Isotopen wirksame Waffen dagegen sind. Mehr Nahrung für mehr Menschen in arktischen Regionen, nur die Isotopen vermögen Getreidearten hervorzubringen, die im arktischen Sommer reifen. Kohle und Öl werden knapp in dieser Welt, nur die Kernreaktoren vermögen sie zu ersetzen. Das Atom, bis gestern noch unheildrohendes Minnetekel als Rauchpilz von Hiroshima, Bikini, Inivetok, zeigt hier in Genf, dass es nur eine unteilbare Welt gibt. Niemand wird dieses neue Jahrhundert ganz allein bezwingen können. Das Atom sollte die Menschen, das ist und war die Hoffnung von Genf, alle an einen Tisch bringen. Das war die Reportage Atome für den Frieden aus dem Jahr 1955 von Wolfhard Müller. Am 19. Dezember 1955 diskutierten der damals neue Minister für Atomfragen Franz Josef Strauß, der SPD-Politiker und Völkerrechtler Carlo Schmidt zum Thema Mensch- und Atomforschung. Sie hören Ausschnitte aus der Diskussion. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland am 5. Mai dieses Jahres mit dem Inkrafttreten der Pariser Verträge das Recht erhalten, auf dem Gebiete der Erforschung und Verwertung der Kernenergie für friedliche Zwecke tätig zu werden. Das schließt ein, dass uns durch dieselben Verträge verboten ist, auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Atomwaffen herzustellen. Wir haben einen 10- bis 15-jährigen Rückstand gegenüber den ausländischen Atommächten aufzuholen. USA, Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich sind es wohl, die bis jetzt namhafte Entwicklungen haben. Das Bundeskabinett hat am 6. Oktober dieses Jahres beschlossen, eine zentrale Behörde für die Bearbeitung der Atomfragen auf der Bundesebene zu errichten und mich mit der Leitung dieser Behörde zu beauftragen. Bei uns heißt es Bundesministerium für Atomfragen, in Amerika ist es eine Atomenergiekommission, die übrigens nicht von einem Admiral geleitet wird, der ist nur Admiral Honoris Causa, ja, der nun ist Bankier in Wirklichkeit. In England untersteht diese zentrale Behörde, die Atomic Energy Authority, dem Lord President des Geheimen Staatsrats. In Frankreich untersteht sie einem Sonderminister. Ich habe die Aufgabe, die staatlichen Pflichten auf der Bundesebene für Erforschung und Verwertung der Kernenergie wahrzunehmen. Manche wird sagen, schon wieder eine neue Behörde. Nun, ich habe mir die gleiche Behörde in Frankreich angesehen. Da umfasst die Hauptverwaltung, die Zentrale allein, 400 Mitarbeiter. In England umfasst die Zentrale etwa 1900 Mitarbeiter. In Frankreich gibt man für friedliche Zwecke im Jahr etwa 450 Millionen D-Mark aus. Die sind wenigstens öffentlich im Haushalt ausgewiesen. In England gibt man für denselben Zweck mindestens 600 Millionen D-Mark an öffentlich nachgewiesenen Geldern aus. Meine Aufgabe sind bestimmte Grenzen gesetzt. Für friedliche Zwecke, Gott sei Dank nur. Zum Zweiten hat der Bund ja nur bestimmte Zuständigkeiten. In der Förderung von Forschung und Lehre muss der Bund sich an das Grundgesetz halten. Die akademische Lehre bleibt in der Zuständigkeit der Länder. Der Bund kann Zuschüsse geben. Die Organisation und Finanzierung der Forschung können Bund und Länder gemeinsam vornehmen. Ich bin der Meinung, dass wir uns hier nicht in Kompetenzkonflikten ergehen sollten, sondern dass um den 10- bis 15-jährigen Rückstand aufzuholen, Bund und Länder, Bundesinstanzen und wissenschaftliche Institute, Max-Planck-Gesellschaft, Forschungsgemeinschaft und alles, was dazu beitragen kann, zusammenhelfen sollen. Darum will ich in meinem Ministerium zwei große Aufgabengebiete bearbeiten. Das eine sind die rechtlichen Probleme und das andere sind die naturwissenschaftlichen Probleme. Als nächste Aufgaben haben wir uns auch für den Beirat, Deutsche Atomkommission genannt, den wir in den nächsten Tagen schon bilden werden, uns einmal vorgestellt, als erstes ein Gesetz für die friedliche Verwendung der Kernenergie. Ja. Das ist dringend erforderlich. Das Gesetz ist schon in Vorbereitung, Herr Minister? Ja, ja. Es ist seit 8 Tagen an der... Gibt es da einen Spezialausschuss, der dieses Gesetz vorbereitet, oder wird das in Ihrem Ministerium gemacht? Der Referentenentwurf wird in meinem Ministerium gemacht, baut auf den Vorarbeiten des Wirtschaftsministeriums. Es wird aber der Deutschen Atomkommission und vielleicht einer ad hoc zu bildenden Fachkommission dieser Atomkommission zugeleitet werden. Dieses Gesetz ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt Kernbrennstoffe einführen können. Ja, ich glaube, dass wir auf das Gesetz im Einzelnen nachher noch zu sprechen kommen werden, weil es ja zweifellos auch Paragraphen über die Kontrolle von atomaren Anlagen enthält und so gleich, wenn ich nicht irre. Also da werden wir sicher nachher noch drauf kommen. Dürfte ich von Ihnen jetzt noch erfahren mit ein paar Worten, wie diese deutsche Organisation, die sich um das Ministerium herum lose oder etwas enger bildet, in das europäische eingegliedert ist? Gibt es da schon, denn es gibt doch wohl nicht auf rein nationaler Grundlage Atomforschung. Das muss doch alles über die Länder hinausgehen. Zunächst ist die Atomforschung in den einzelnen europäischen Ländern rein national. Hm. Allerdings laufen in Brüssel jetzt die Gespräche eines Expertenausschusses über die Bildung einer europäischen Atomgemeinschaft, die geht zurück auf die Beschlüsse der Außenminister der Montanunionstaaten, die im Juni dieses Jahres gefasst worden sind. Diese Brüsseler Pläne sehen allerdings vor, dass der größte Teil der nationalen Hoheitsrechte auf dem Atomgebiet übertragen wird an ein europäisches Atomgeneralkommissariat. Ja. Das würde zum Beispiel so weit gehen, dass die Erzeugung und der Ankauf, Einfuhr von Kernbrennstoff jeder Art für alle 6 beteiligten Nationen nicht mehr durch nationale Stellen, sondern nur mehr durch diese übernationale Stelle erfolgt, die auch Eigentümerin bleiben würde, ja, das dürfte, die nur verleiht. Das dürfte ja wohl kein Nachteil sein für die Länder, die wenig solche Substanzen haben. Und dazu gehört doch wohl unsere Bundesrepublik. Solange ein Überfluss herrscht, ist es sicherlich kein Nachteil. Schwierig wird die Frage, wenn eine Mangellage kommt und es dann an die Verteilung dieses Kernbrennstoffs. Auch auf die Frage der Energie, die wir jetzt geliehen bekommen, würde ich, glaube ich, bitten, dass Herr Professor Heisenberg uns im Rahmen eines kurzen Abrisses darüber etwas sagt, wie nun hier praktisch vorbereitet wird, Lehre und Forschung und Wissenschaft, denn da bilden sich doch ganz neue Dinge. Das Publikum weiß die Begriffe wie Atommeiler in Karlsruhe, Atommeiler in München, aber dahinter steckt ja wohl etwas mehr. Und könnten wir darüber ein bisschen etwas erfahren? Also zunächst muss man ja wohl sagen, dass die Atomforschung auch nach dem Kriege weitergegangen ist. Also an den Hochschulen ist Physik getrieben worden und natürlich auch häufig Atomphysik. Es gibt eine Reihe von Inhabern von Lehrstühlen an deutschen Universitäten oder technischen Hochschulen, die in ihrem Institut Kernphysik getrieben haben. Aber jetzt ist ja durch die Souveränität der Bundesrepublik insofern eine neue Lage geschaffen, als wir auch Atomtechnik treiben können, das heißt daran denken können, später einmal die Atomenergie praktisch auszunutzen. Wenn man diesen Schritt von der Wissenschaft in die Technik tun will, dann scheint wohl das Wichtigste, dass man zunächst damit anfängt, eine halb wissenschaftliche, halb technische Reaktorstation zu bauen, in der eben Reaktoren stehen und in der man lernt, wie Reaktoren gebaut werden und wie sie später für Kraftwerke und dergleichen angewandt werden können. Also ein ganz besonders schwieriger Engpass wird ja zweifellos dadurch entstehen, dass wir nur sehr wenige ausgebildete Techniker und Physiker auf dem Gebiet haben. Und gerade eine solche Reaktorstation würde eben dazu helfen, dass dort sozusagen ein Umschlagplatz von der Wissenschaft in die Technik ist, dass dort die Techniker hinkommen und mit den Physikern reden und die Physiker wieder von den Technikern lernen und so weiter. Kann man das irgendwie zahlenmäßig, fixieren, wie viele Leute es heute ungefähr in Deutschland gibt, die von der Sache was verstehen? Ja, das ist... Also ich meine nicht auf die Ziffer genau, aber eben, das ist schwer zu sagen. In der Größenordnung. Also ausgebildete Kernphysiker, die wirklich über Reaktoren schon Bescheid wissen, da würde ich sagen, da gibt es vielleicht 20 bis 50. Ja. Aber Techniker, die sich damit beschäftigt haben, gibt es nun vielleicht auch nur in dieser Größenordnung, während es in Ländern wie England und Amerika natürlich diese Leute dann gleich zu Tausenden gibt. Ja, das ist auch ein großer prinzipieller Unterschied. Das ist ein ganz großer Unterschied. Herr Professor Schmidt? Darf ich dazu etwas einwerfen? Man hat zum Bau der ersten Atombombe ein Dutzend Nobelpreisträger gebraucht. Heute können das Techniker dritten Grades machen. Natürlich. Nicht bei uns, aber dort, wo man eben seit über 15 Jahren diese Dinge technisch betreibt. Und ich glaube, genau das stellt ein ganz besonderes Problem, dass es so viel billiger wird und so viel einfacher wird. Ja. Man muss jetzt eben an einer Stelle zunächst mal anfangen, die Leute versammeln, mit ihnen solche Dinge bauen. Außerdem muss man natürlich in Deutschland etwas Uranbergbau betreiben, man muss schweres Wasser herstellen, muss Graphit herstellen. Also man muss eben jetzt mit der praktischen Arbeit anfangen. Die verwaltungsmäßigen Grundlagen werden ja wohl durch Herrn Minister Strauß jetzt geschaffen werden. Und wie die praktische Arbeit dann losgeht, das ist eine Frage des Tempos, mit dem man das vorantreiben will. Also man kann solche Entwicklungen immer nur klein anfangen. Wir haben das Vorbild der friedlichen Atomtechnik in England, in Amerika. Gott sei Dank haben wir uns ja mit der kriegerischen gar nicht zu befassen hier. Ja. Und wir wissen jetzt ungefähr, wohin sich diese friedliche Atomtechnik entwickelt. Wir wissen, dass in England und Amerika Kraftwerke gebaut werden. Also das Vorbild ist da. Und natürlich wird es wie immer zunächst klein anfangen. Man kann ja gar nicht groß anfangen, weil man gar nicht die Leute zu hat. Aber in einigen Jahren hoffen wir dann doch, dass auch Deutschland langsam wieder konkurrenzfähig wird auf dem Gebiet. Ich las in einer Zeitung die Verlautbarung eines, wie ich sagen muss, aus meiner Heimatlande Bayern stammenden Staatssekretärs, der sagt, baut keine Wasserkraftwerke mehr, denn bis die so weit sind, sind wir schon mit der Atomkraft dabei. So ist es doch wohl nicht ganz. Ne? Also das würde jeder Atomphysiker sofort ablehnen. Ja. Die wirtschaftliche Lage ist doch so, dass jedes Jahr eine größere Energielücke vorhanden ist. Die Industrie dehnt sich aus, die dazu nötige Energie ist einfach nicht da, weder in Form von Kohle noch von Wasserkräften. Also auch wenn die Kohlenförderung weiter steigt und auch wenn noch weitere Wasserkraftwerke gebaut werden, wird immer noch Energiebedarf da sein, den man durch Atomkraft decken kann oder muss. Also der Energiebedarf ist so groß, dass die Atomkraftwerke noch für lange Zeit keine ernstliche Konkurrenz für die anderen Kraftwerke und Energiequellen sein werden. Ja, damit bin ich eigentlich bei einer Frage an Herrn Professor Wienerker. Es ist also sicher so, dass auf der einen Seite die Energiequellen, die konservativen und bisherigen Energiequellen, wie vor allen Dingen die Kohle, weniger werden. Und wir können nicht sagen, wann sie versiegen, aber zumindest die Ausbeutung auch teurer und schwieriger wird, damit die Kohlenpreise steigen. Eine Entwicklung, die wir wohl jetzt schon in Anfängen haben. Auf der anderen Seite steigt der Energiebedarf jährlich. Ich habe die Ziffer von Amerika im Kopf, aber vielleicht hat Herr Professor Wienerke sie von Deutschland im Kopf, wie viel in den letzten Jahren an Energie gestiegen ist. Man kann sagen, dass sich pro 10 Jahre der Energiebedarf etwa verdoppelt. Das ist seit der Entdeckung der Elektrizität bisher immer richtig gewesen. In 10 Jahren sich verdoppelt. Ja. Nun, also ist ohne Zweifel ein Notstand gegeben, in den irgendeine neue Kraft hineinsteigen muss. Und das ist doch, im Moment gibt es keine andere. Wir werden danach ja wohl darauf zu sprechen kommen, ob es vielleicht nicht noch eine andere Kraft sich entwickeln könnte. Aber zunächst weiß man es nur, hat man es technisch nur in der Hand von der Atomkraft. Vielleicht darf ich vorher darauf aufmerksam machen, dass natürlich die Atomenergie alleine nicht die ausschließliche Frage ist dabei, wenn sie auch im Moment die wichtigste ist. Man darf, wenn man diesem naturwissenschaftlichen Problem gegenübersteht, nicht vergessen, dass auf biologischem Gebiet, auf medizinischem Gebiet und auf pflanzenphysiologischem Gebiet, wir haben das ja in einem interessanten Panorama in Genf auf der Konferenz für friedliche Ausnutzung gesehen, was da alles möglich ist. Wir müssen also daran denken, dass dort eine Fülle von noch gar nicht übersehbaren Möglichkeiten bestehen. Aber die interessanteste und aktuellste ist sicher die der Gewinnung von Energie. Und da ist es, wie eben schon gesagt wurde, so, dass die deutsche Industrie vor der Notwendigkeit steht, Strom zu beschaffen. Und diese Möglichkeiten sind für uns beschränkt. Sie sind für uns viel beschränkter wie in den Vereinigten Staaten. Wir sind, wenn wir uns mit den atomforschenden Ländern vergleichen wollen, sicher der englischen Situation am verwandtesten, die ja, bei denen ja auch die Kohle jedes Jahr teurer wird und die also sehr, sehr stark, ja, wie wir wissen, an dieses Energieproblem herangehen. Das müssen wir also tun und es ergibt sich also für die Industrie die Frage, wie wir das tun. Und diese Frage geht alle Industriezweige an. Sie geht die chemische Industrie an, die die Hilfsmaterialien schaffen muss, letzten Endes mit den Metallurgen zusammen das Uran darstellen muss. Es wurde eben schon erwähnt, dass wir gewisse, wenn auch bescheidene Möglichkeiten in Deutschland haben. Aber wir müssen sicher auch Uran kaufen und es ist aber auch gar keine Frage, dass wenn die politischen Voraussetzungen gegeben sind, dass man solches Uran auch kaufen kann. Aber es gibt auch noch eine ganze Menge andere Dinge, die wir brauchen. Wir brauchen Moderatoren, wir brauchen schweres Wasser. Wir haben ja bekannt gegeben, dass wir in Höchst eine solche Schwerwasserfabrikation mal erstmalig versuchen wollen. Und wir brauchen Graphit, wir brauchen eine ganze Menge Hilfsmittel, wir brauchen Messinstrumente und wir brauchen die Hilfe der Apparateindustrie, um alle die Apparate zu schaffen. Es ist also eine riesengroße Arbeit zu leisten, die sich auf eine vielfältige Forschung stützen muss. Und wenn wir von der deutschen Industrie aus nun anfangen, diesen Vorsprung von etwa 15 Jahren der anderen aufzuholen, so könnten wir ja auf den Gedanken kommen, dass das überhaupt hoffnungslos ist. Diesem Pessimismus möchte ich mich nicht anschließen, und zwar deswegen nicht, weil ja die anderen auch noch längst nicht am Ende sind, sondern wir sind sicher erst am Anfang einer Entwicklung und wir haben sicher alle Chancen mit unserer großen Industrie, die in der Elektrotechnik, im Apparatebau und in der Chemie so außerordentlich stark doch wieder dasteht, alles Mögliche aufzuholen. Professor Wienerke, darf ich hier mit einer Frage dazwischen kommen? Man könnte sich doch vorstellen, dass die Erfahrungen, die die anderen Länder gemacht haben auf diesem Gebiet, uns voll zugutekommen und dass wir also viele Voraussetzungen gar nicht mehr zu schaffen brauchen, weil wir sie einfach übernehmen. Nun habe ich aber bei dem Protokoll über die Genfer Sitzung, die ja wohl die erste große Darlegung, Offenlegung all dieser Dinge gewesen ist, erfahren, dass auf gewissen Punkten ein sehr eifersüchtiges Geheimhalten von Produktionsprozessen sowohl wie von auch rein mathematisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen zu sehen war. Nicht etwa nur bei den Russen, sondern auch bei den Engländern und Amerikanern. Ist es also richtig zu sagen, dass wir uns gewisse Dinge neu erarbeiten müssen, einfach weil sie uns nicht zur Verfügung gestellt werden? Wir müssen uns, das ist sicher richtig, und wir müssen schon deswegen eine ganze Menge Dinge neu erarbeiten, damit wir überhaupt Gesprächspartner werden. Es ist ja immer im Leben so, dass man nur mit einem Menschen spricht, wenn es sich lohnt. Nicht wahr? Wir werden in ein ernsthaftes Gespräch mit den Wissenschaftlern, bei denen haben wir ja Gesprächspartner, aber bei der Industrie nur dann kommen, wenn wir sichtbare Schritte unternehmen. Ich bin absolut immer der Meinung gewesen, dass wir im Moment einen solchen Reaktor drüben kaufen sollen. Aber ebenso unerlässlich ist meiner Meinung nach dass die Notwendigkeit, hier ernsthaft mit dem Bau zu beginnen, eines Forschungsreaktors, auch eines Energiereaktors, selbst auf die Gefahr hin, über die wir uns klar sein müssen, dass in dem Augenblick, wo er fertig ist, er wahrscheinlich schon veraltet ist. Aber dann haben wir wohl so viel gelernt, dass wir dann den zweiten vernünftig bauen. Also infolgedessen liegt doch eine starke Interessenparallelität vor zwischen den Interessen der Industrie und dem, was Herr Professor Heisenberg zum Beispiel in München machen wird. Selbstverständlich, das, was in München und in Karlsruhe oder wo geschehen soll, ist überhaupt die absolute Voraussetzung, dass wir etwas tun sollen. Wie ja alle diese physikalische und chemische Realisierung in der Industrie immer von der Forschung abhängt. Wir können gar nicht arbeiten, ohne dass wir engsten Kontakt mit den Hochschulinstituten haben. Herr Professor Schmidt wollte etwas sagen. Ja, ich wollte etwas sagen. Ich habe den Eindruck, dass man bei diesem Gespräch über die Herstellung atomarer Energie für friedliche Zwecke vergessen könnte, dass es Leute gibt, die solche Energie herstellen für nicht friedliche Zwecke, nämlich für kriegerische Zwecke. Und da scheint mir doch ein ganz besonderes Problem zu liegen. Natürlich steht dieses Problem nicht allein und ist es nicht zu trennen von dem anderen, der Herstellung atomarer Energie für friedliche Zwecke. Aber im richtigen Sinn des Wortes dramatisch, an die Nerven gehend, an die Seele gehend, wird doch das Problem, wenn man die Frage so stellt, wie ich mir eben erlaubt habe, sie zu stellen. Carlo Schmidt, Völkerrechtler, SPD-Politiker. Sie hörten einen Ausschnitt aus einer Diskussion vom 12. Dezember 1955. Dabei waren noch weitere Personen, der Historiker und Publizist Franz Borkenau, Friedrich Delekat, Professor für Theologie, der Völkerrechtler Carlo Schmidt, wie gehört, Bundesminister für Atomfragen Franz Josef Strauß, der Chemiker und damalige Vorsitzende der Höchst AG Karl Winnecker und der Psychiater Jürg Zutt. Das Gespräch leitete der Journalist Erich Kubi.